Peter Wanderer. Willkommen zur 17. Ausgabe des Greifenklau-Podcast. Heute mit Bangrim. Und als Gast Chris Gosse. Der einzige Podcast, auf den auch Gorain stolz wäre. Ja, heute haben wir uns vorgenommen, ein wenig mehr über Splittermond zu erfahren von Chris. Und ja, deswegen werden wir gleich mal ausfragen. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, Splittermond ist ein neues Rollenspiel vom Uhrwerk Verlag, das sogar recht ambitioniert startet, wie ich finde, vom Autorenteam her, mit Uli Lindner, Thomas Römer, Chris Gosse. Sind da schon einige bekannte Gesichter der Rollenspiele? Sehr viele DSA-Redakteure und DSA-Größen, die sich da zusammengetan haben. Ja, und am besten erzählt Chris einfach mal selbst, um was es bei Splittermond eigentlich geht. Ja, Splittermond ist ein Fantasy-System. Es handelt sich um eine Welt namens Lorakis. Es ist ein großer Kontinent, der etwa die Ausmaße des eurasischen Kontinents hat und sich insgesamt im Mittelalter befindet. Dabei gibt es also viele verschiedene Völker- und Kulturräume, in denen also das Spiel dann möglich ist. Interessant wird es dadurch, dass diese einzelnen Kulturräume nicht nur durch den regulären Handelsverkehr Austausch erfahren, sondern vor allem durch die Mondpfade, die Splittermond ja, zu etwas Besonderem macht, machen. Wie dem auch sei, die Mondpfade sind kurze Strecken, die durch eine Anderswelt führen, wie eine Art Portal. Allerdings reist man dort nicht in Nullzeit, sondern man muss durch diese Anderswelt reisen. Die ist gefährlich, die ist grotesk, man verliert leicht die Orientierung und es warten dort auch einige Gefahren auf die Reisenden, sodass natürlich eine solche Abkürzung über den Kontinent auch immer mit Gefahren verbunden ist. Das ist im Grunde einer der Kernmechanismen, die Splittermond auszeichnen. Genau, kann man sich so ein bisschen wie eine Reise durchs Feenreich vielleicht vorstellen, bloß dass die Zeit wahrscheinlich anders vergeht. Ja, gewissermaßen. Also Feenreich verwende ich eigentlich ungern als Begriff, weil man mit Feen dann doch gerne irgendwelche Disney-Filme verbindet. Ja, okay, ja, kann ich verstehen. Der Oberbegriff ist sicherlich als Fee zutreffend, aber das können halt auch eher Trolle aus nordischen Sagen sein. Also auch Monster, gefährliche Kreaturen und nicht nur kleine süße Mädchen mit Zauberstab, die Peter Pan begleiten. Genau, die heißen ja Mondpfade und eine Besonderheit steckt ja schon im Namen von Splittermond drin. Eben, dass der eine der drei Monde zersplittert ist. Hat der Mond denn oder die Monde auch direkt was mit den Mondpfaden zu tun oder... Ja, also direkt, indirekt, dieser gesplitterte Mond beeinflusst im Grunde das ganze Leben und die ganze Geschichte von Lorakis. Es ist vor rund 1000 Jahren geschehen, dass aus dem damals noch einen vollen und ganzen Mond ein Brocken herausgebrochen ist und viele Splitter davon gestoben sind in alle Richtungen. Und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass Lorakis eine andere Welt geworden ist, als sie zuvor war. Es sind Kulturen untergegangen, das Volk der Drachlinge, das also bis dahin auch im Grunde die Welt dort beherrscht hat, kann man sagen, ist untergegangen. Und unter den aufstrebenden Völkern, die danach kamen, gab es also etliche Streitereien, unter anderem auch um den sagenhaften Mondstein, der auch ab und zu mal vom Himmel herabregnet und Krater im Erdboden hinterlässt. Das ist ein hohes, wichtiges, magisches Material, um das sich die Leute also auch streiten. Hm. Du hast ja schon die verschiedenen Kulturräume dann erwähnt. Soll ich dazu noch was sagen? Ja, es gibt ja, glaube ich, drei große Kulturräume, also drei größere Kulturen, die auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Genau, also es gibt im Grunde so die drei Hauptkulturräume, die also auch sehr, sehr groß sind. Das eine ist Dragorea, ein Subkontinent, der sich ein bisschen an das europäische Mittelalter anlehnt. Auch der Kontinent reicht im Grunde von unten Im Süden liegt das Reich Zwingard, das Land der tausend Burgen, das sehr wehrhaft ist und vor allem die Wacht gegen die Orks der Blutgrasweite übernimmt. Das heißt, man hat also dort ein ja schon mediterranes Setting, allerdings dann mit sehr vielen Burgen, mit sehr starker Befestigung und einem hohen Kriegerstand. Und das zieht sich also bis in den Norden, bis dann also wirklich die großen Tigerwälder kommen, wo also dann Windhold, eines der nördlichsten Reiche, so mehr oder weniger fließend in den in die Taiga übergeht, wo dann letztendlich Varge leben, die wilden Wolfsmenschen, die in diesem Bereich wirklich noch ein Stückchen wilder sind, weswegen auch Windhold zumindest einige Befestigungen hat, aber natürlich insgesamt spärlicher bewachsen und besiedelt ist. Bewachsen wahrscheinlich genauso stark, wenn nicht noch mehr, als ein trockenes mediterranes Klima, aber spärlicher besiedelt, sodass also ab und zu mal eine Burg oder ein Turm da stehen und ansonsten sehr viel Wildnis drumherum. Das ist Dragorea. Man hat also von Nordeuropa bis Südeuropa im Grunde klimatisch schon die ganze Bandbreite und kulturell bleibt dann halt auch viel Platz. Gibt es dann auch noch ein halbes Dutzend anderer Reiche, Selenia, als aufstrebendes Reich, das gerne mal zu den Nachbarn schielt, oder Nürtfing, das zurzeit keinen König besitzt, weswegen also die Priesterkaste dort die Herrschaft übernommen hat und dergleichen mehr. Es gibt dort auch irgendwo die Durgach auf einer Halbinsel im Norden. Die Durgach sind auch etwas wildere, ein etwas wilderes Volk, recht stolz. Und bei denen ist es so, dass die Durchlässigkeit zu der Anderswelt etwas höher ist. Das heißt, die haben mehr mit alltäglichen Phänomenen zu tun, die nicht von dieser Welt kommen, sondern eben aus den Anderswelten. Das ist im Grunde das große Potpourri, das wir mit Dragorea bespielen. Oh, ich kann noch weitermachen. Das Dalmarische Reich ist so bürgerkriegsartig zerfallen, war mal sehr mächtig, aber hat sich halt zerstritten. Es gibt den Mertalischen Städtebund, eine auf einer Halbinsel gelegene Region, in der halt viele größere Städte liegen, die sich also zu einer Zweckgemeinschaft zusammengefunden haben und. Und dann haben wir im Zentrum des Kontinents ein großes Binnenmeer, die Kristallsee, und auf der anderen Seite, auf der östlichen Seite dieser Kristallsee, befindet sich der zweite große Kulturraum, Pashanar. Und dieser Raum, würde ich sagen, ist grob orientalisch gefärbt, wobei das orientalisch in unserem Falle eher persisch-mesopotamisch-indisch bedeutet und weniger, sagen wir mal, ägyptisch-vorderasiatisch. Auch dort haben wir viele, viele Reiche. Eins ist in gewissermaßen ein Verbund, nämlich Farukan. Das wird nominell regiert von einem Padishah, der ein mehr oder weniger auch entrückter Herrscher ist und über ein so großes Reich gebietet, dass er das unmöglich alles alleine beherrschen kann. Er ist vielleicht auch gar nicht der Hellste, das weiß man nicht so genau, er zeigt sich selten. Jedenfalls hat er Beamte eingesetzt und diese Schahire haben mehr oder weniger das Reich unter sich aufgeteilt, sodass man also von Farukan eigentlich, faktisch wohl eher von einem Verbund sprechen kann als von einem großen Reich, weil doch Ashurmazan macht, da machen es die Gesetze ganz anders als in Demerai beispielsweise. Und auch da kommt man also auch ganz gerne mal, wenn man in eine fremde Stadt geht, mal vom Regen in die Traufe, weil der Beamte hier, der Schahir oder wie die halt auch dann gerade lokal heißen, hat dann so seine eigenen Vorstellungen und eine dementsprechende Machtfülle. Für das dritte große Kulturzentrum müssen wir noch ein bisschen weiter nach Osten, nach Nordosten gehen, über das große Gebirge der Schattenwand, an dessen südwestlichem Ende oder an dessen südwestlicher Flanke das Farukan-Reich liegt. Und im Nordosten liegt dann unser grob fernöstliches Setting. Takasadu nennt sich das. Auch dort haben wir es mit mehreren Reichen zu tun. Klar, eine so große Karte, die fast Eurasien darstellt, muss ja auch dementsprechend bespielt werden. In Takasadu gibt es also ein großes Alpenreich, in dem also die Alben die beherrschende Klasse darstellen und einen starken Ehrenkodex und Kriegerkodex verfolgen, weswegen wir sie halt auch als Schwertalben kennen. Es gibt auch noch das Reich Sujian, das im Grunde noch ein weiteres, ja, fernöstliches Setting darstellt, nämlich so ein bisschen im Grunde auch die chinesische, ja, Mythologie oder chinesische, das, was man im Fantasy-Bereich als chinesisch wahrnehmen würde, rüberbringt. Und neben diesen beiden großen Reichen gibt es also noch etliche kleinere, die sich dann darum gruppieren und natürlich auch in unseren weiteren Subkontinenten, die dann also im Süden anschließen, im Südosten anschließen und ganz oben im Norden die Frostlande. Ja, dann haben wir quasi einmal eine Rundreise um die Welt gemacht. Genau zu sein, ist das ja nur ein Kontinent. Ihr habt ja mehrere Kontinente, aber ihr wollt nur diesen Kontinent bespielen sozusagen, oder? Es gibt nur Lorakis auf der Karte. Und alles andere weiß auch kein Lorakia. Okay. Die einzelnen Reiche sind aber durch quasi diese Mondpfade auch verbunden. Oder sind die quasi manchmal auch Mondpfade ins Nichts, irgendwo in die Frostlande? Ja, also die Mondpfade, die führen immer von einem bestimmten Ort zu einem anderen bestimmten Ort. Schon seit Ewigkeiten. Das heißt, es sind also auch dementsprechende Bauwerke drumherum entstanden. Sodass es also zum Beispiel passiert ist, dass mitten im Niemandsland, in der Tundra, der Frostlande, eine, ja, Handelsstadt namens Akuri sich aufgebaut hat, weil zufälligerweise dort eins dieser Tore endet. Und von daher man nämlich von einer anderen Seite, tief aus dem Süden des Kontinents, dort nach oben reisen kann. Und wenn man dann schon mal da ist, kann man natürlich auch gucken, was gibt es hier. Das ist nicht sonderlich viel. Es ist vor allem viel wildes Land, bedeutet aber auch, dass also jemand, der Jäger, Sammler und Schatzsucher ist, dort natürlich auch viel Beute machen kann. Und auf diesem Wege hat sich also dort im Grunde an der Küste eine richtige Stadt etabliert. Und das haben wir recht häufig, dass also diese Tore dann auch an den Zentren des Lebens liegen. Beziehungsweise die denn da entstanden sind. Ja, genau, ist eher umgekehrt. Die Zentren sind dort entstanden. Kann man dann auch noch Mondpfade entdecken, die sozusagen bisher noch nicht entdeckt wurden? Sowas geplant, frage ich mal. Es sind jetzt fünf Mondpfade, das heißt 10 Tore oder 6, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, sind bekannt. Natürlich ist allerdings die Anderswelt wesentlich größer. Das sind auch jeweils, wenn man durch einen Mondpfad geht, nur Ausschnitte der Anderswelt, die man also dort erlebt. Wie schon bei den Durgach gesagt, gibt es die Anderswelt auch abseits von irgendwelchen Mondpfaden. Das kann halt immer mal durchkommen. Und von daher ist es sicherlich nicht ausgeschlossen, dass man nochmal irgendwo einen anderen Weg finden kann. Mhm. Aber auch dazu gibt es also zurzeit nichts, was den Lorakiern bekannt ist. Ja, wenn es so wenig Tore gibt, wäre noch eine interessante Frage. Sind die denn alle sozusagen frei zu bereisen oder gibt es da in bestimmten Reichen auch Reglementierungen? Es gibt zumindest eine Reglementierung, die sich aus der, ja, aus den Monden bestimmt, wodurch die Mondpfade auch ihren Namen haben. Man kann nicht jeden Tag dorthin reisen. Es ist nicht wie eine Tankstelle, die 7 Tage die Woche 24 Stunden offen ist, sondern diese Mondtore haben gewisse Öffnungszeiten und die hängen dann auch wiederum mit den Gestirnen zusammen. Sodass also da es eine, ja, gewisse Limitierung gibt. Und es kann natürlich auch sein, dass im Grunde dieser Verlauf der Gestirne natürlich auch einige andere Effekte hervorrufen kann. Oh, okay. Wie kann man sich eigentlich diese Anderswelt vorstellen? Also wenn du das mal mit wenigen Griffen bildlich irgendwie versuchst darzustellen. Also ich glaube, der beste Begriff ist tatsächlich grotesk. Es ist anders. Es ist für Leute, die aus Lorakis stammen, schwer zu begreifen. Es ist schwierig, die Orientierung zu behalten. Es ist alles sehr verwirrend. Es ist fast irgendwie, als würde man einen Drogentrip haben. So in etwa. Interessanterweise, das Volk der Gnome kennt sich in den Anderswelten recht gut aus, weil die Gnome nämlich vor vielen, vielen, vielen Jahrtausenden dort selbst mal heimisch waren. Die also kennen sich bestens aus mit solchen Drogentrips und können sich auch wesentlich besser orientieren, sodass also einen gnomischen Reiseführer zu haben sicherlich nicht verkehrt ist in den Anderswelten, weil die den Durchblick besitzen. Aber die Pfade sind quasi schon vorgegeben in der Anderswelt. Die waren mehr oder weniger fest. Ja, es gibt einen Weg, wenn man in die Anderswelt gelangt, von einem Mondtor zum anderen Portal. Der mag aber auch ab und zu mal wechseln, mag was überwuchert werden, da können sich auch Bäume und Steine und alles Mögliche bewegen. Das ist also nicht so, dass man da wirklich eine asphaltierte Straße von A nach B hätte und nur links und rechts mal irgendwie aus dem Bus rausgucken muss, sondern man muss sich dort durch die Anderswelt tatsächlich den Weg auch schlagen, weil er beim zweiten Mal reisen auch durchaus ein anderer sein kann als beim ersten Mal. Das Bereisen wird also höchstwahrscheinlich, wenn man es tut, Teil des Abenteuers werden. Ja, das ist aber generell bei Splittermond durchaus der Fall. Wir haben eine so große Welt mit ja doch weiten Bereichen, die zwischen den einzelnen Zentren, die wir jetzt auch für das Spiel definiert haben, liegen, dass also auch die Reise stets auch das Abenteuer bedeutet, die Erkundung, dass die Begegnung mit Gefahren beinhaltet. Das soll also auch ein Thema des Spiels dann sein. Mhm. Ja, die RPC liegt ja knapp eine Woche zurück. Da ist der Kickstarter rausgekommen. Wie ist denn bisher die Reaktion darauf? Also das war, als hätten wir geschnitten Brot verkauft. Die sind uns auf der Messe also förmlich aus den Händen gerissen worden, sodass wir also am Schluss irgendwie ohne einen einzigen Kickstarter dann wieder nach Hause gefahren sind. Zum Glück waren noch welche auf Lager. Das heißt, es gibt wieder welche, immer noch welche. Aber die Neugier war auf jeden Fall da. Haben sich auch sehr viele am Stand informiert, auf den Workshops informiert. Auch die Spielrunden haben sich großer Beliebtheit erfreut. Wir mussten also auch noch am Sonntag gucken, dass wir Spielleiter zusammenkratzen, die nochmal schnell am Sonntagmittag eine Runde machen wollen, weil wir genügend Interessenten hatten. Und insgesamt würde ich sagen, dass die Resonanz ist schon eine sehr umfangreiche. Wir erhalten auch jetzt in unserem Forum und auch in den großen deutschen Foren, in denen das Spiel halt auch diskutiert wird, viele Rückmeldungen. Wir haben eine Feedback-Adresse im Schnellstarter, da gibt es auch viel Mail, habe ich von meinem Kollegen Uli erfahren. Das heißt also, die Leute probieren es auch aus und geben uns halt auch ihre Antwort. Das ist manchmal Lob, das ist manchmal Kritik, aber das Gute ist, sie geben uns diese Antwort. Sodass man also auch sehen kann, dass ihnen da ein bisschen was dran liegt, dass sie ihre Eindrücke dann auch uns, den Entwicklern, mitteilen wollen. Mhm. Wenn wir dann einfach mal, wir haben jetzt die Welt quasi schon kennengelernt, wie sieht das denn regelseitig bei Splittermond aus? Du benutzt ja zwei Attribute plus zwei G10 quasi als normale Probe plus Fertigkeit. Genau, also das ist der Grundmechanismus. Es gibt vor allem die Fertigkeitsprobe. Attributsproben haben wir keine im System. Das heißt, die Attribute sind bei uns vor allem Schwerpunktsetzungen, um bestimmte Werte besser zu machen oder eben ja, zu vernachlässigen, wenn man also den Schwerpunkt anders setzen möchte. Die Probe besteht aus einem Würfelwurf, 2W10, und man addiert halt einen festen Bonus. Dieser Bonus setzt sich zusammen aus zwei beteiligten Attributen und dem ja, Fertigkeitswert, den man da hat. Auch ohne Fertigkeitswert kann man eine Probe ablegen, das ist kein Problem. Nur man hat halt einfach weniger Bonus. Erreichen muss man in der Regel eine 20. Das kann man natürlich mit 2W10 so schon machen, wenn es auch nicht sonderlich häufig passiert. Aber man kann also auch ohne Probleme zu Beginn auf einen Bonus von plus 12 oder plus 13 kommen. Wenn man also einen solchen Schwerpunkt setzen möchte auf eine bestimmte Fertigkeit, dann haben die Charaktere also auch von Beginn an eine recht hohe Kompetenz. Es gibt dann auch Patzer, glaube ich, wenn man eine 1 und eine 2 würfelt oder die Gesamtaugenzahl unter 3 liegt, war das? Genau, richtig. Und kritischer Erfolg, glaube ich, wenn es eine 9, eine 10, glaube ja, ich. Ja, genau. Also wenn zwei Würfel zusammen eine 19 oder 20 zeigen, ist es ein kritischer Erfolg. Oder wenn sie eine 2 oder eine 3 ergeben, dann ist es ein Patzer oder eine Katastrophe, wie es bei uns heißt. Welche Auswirkungen hat das auf die Probe? Also ein kritischer Erfolg wahrscheinlich, ich habe die Probe geschafft und vielleicht alle Erfolgsstufen? Ja, dazu stehen im Schnellstarter Regeln. Die allerdings würde ich jetzt ungern wiederholen, weil wir die vermutlich überarbeiten werden. Okay. Das ist nämlich einer der Kritikpunkte, die wir auch bekommen haben. Und von daher denke ich, dass diese Regel, die noch zurzeit im Schnellstarter steht, der ja das auch als Beta-Regelwerk gekennzeichnet ist, nicht ins Regelwerk schaffen, das wird es nicht ins Regelwerk schaffen. Wir denken doch da noch, werden es sicherlich vereinfachen, um noch schneller dann halt auch eben die Katastrophe auswerten zu können. Dass man also nicht nochmal rechnen muss, habe ich es vielleicht doch geschafft oder so, sondern dass man dann unmittelbar ein Ergebnis hat. Von daher, wie es dann genau die Auswirkungen sein werden, kann ich leider aktuell dann nicht sagen. Da sind wir in der Entwicklung. Ihr habt aber noch quasi als extra noch die Sicherheitsprobe und die Risikoprobe, wenn ich mich richtig erinnere, die ja auch nochmal ein bisschen Pfiff in diese Regelmechanik bringen, nochmal extra. Das ist regelseitig, denke ich, auch einer der Besonderheiten, die Splittermond ausmacht. Wir geben dadurch den Spielern es selbst in die Hand zu entscheiden, wie viel Risiko sie einsetzen wollen. Mit 2W10 hat man eine gewisse Erfolgschance. Wenn man allerdings jetzt eine Risikoprobe machen möchte, dann kann man wesentlich bessere Ergebnisse erzielen, denn man würfelt sogar 4W10 und darf sich die beiden höchsten raussuchen. Bedeutet natürlich, dass man auch mal ein schlechtes Würfelergebnis kompensieren kann und einfach das nimmt, was sehr gut ist. Das Problem bei der Risikoprobe ist natürlich das Risiko. Weil man 4 Würfel würfelt, passiert es natürlich auch sehr häufig, dass 2 von denen eine 1 und eine 2 zeigen. Und da steigt halt die Gefahr einer Katastrophe sehr, sehr deutlich an. Während sie halt bei der Standardprobe bei 3% liegt, ist sie bei der Risikoprobe bei knapp unter 14%. Das muss jeder wissen, der so eine Risikoprobe macht. Klar, natürlich, die Chance auf einen kritischen Erfolg ist genauso hoch. Aber es kann immer passieren mit 13,91%, dass die Probe einfach schief ausgeht. Und wenn man das nicht möchte, dann macht man keine Risikoprobe. Und wenn man es absolut vermeiden möchte, einen Patzer zu würfeln, dann kann man auf Sicherheit gehen. Das ist im Grunde genau dasselbe, nur dass man 2 Würfel würfelt und nur einen davon wählt. Das heißt, man kann höchstens 10 Punkte erreichen, aber man schaltet einfach auch die Patzergefahr aus. Und das lohnt sich vor allem, wenn man ohnehin schon einen recht guten Wert hat und nicht zu viel bringen muss. Ja, und die Sicherheitsprobe ist auch nicht im Quickstarter drin, oder? Also nein, die Sicherheitsprobe ist nicht im Quickstarter. Die machen wir nicht jetzt neu. Okay, du hast ja schon die kompetenten Charaktere erwähnt und es ist ja eine Part so, dass es gibt sowohl, ich hoffe, ich kriege es zusammen, Vorteile, Meisterschaften, als auch noch die Mondsplitterfertigkeit. Ja. Genau, kannst du dir mal vielleicht so grob vorstellen, was was ist und sozusagen, wie euch das, oder wie ihr euch sozusagen das in Bezug auf die Kompetenz der Startcharaktere gedacht habt. Ja, also wenn ich von Kompetenz ausgehe, dann würde ich als erstes zunächst einmal die Fertigkeiten hinsetzen. Denn dort haben wir auch die größte Wertespanne zwischen einem untrainierten Charakter und einem, der dort seinen Kompetenzschwerpunkt legen möchte. Das sind 6 Punkte zu Spielbeginn und das ist halt einfach auch die größte Differenz, die man erzielen kann. Das heißt, damit mit der Wahl der Fertigkeiten legt man vor allem fest, was möchte ich können. Mit der Wahl der Attribute legt man zusätzlich fest, in welche Richtung soll der Charakter von seiner, von seinen Voraussetzungen her gehen. Die liegen nicht so weit auseinander, sodass man also dort wirklich eher davon sprechen kann, dass es Schwerpunktsetzungen sind. Die Vorteile bringen in der Regel Dinge ins Spiel, die sich nicht einfach nur auf einen schnöden Plus-1-Bonus für eine bestimmte Fertigkeit oder so auswirken. Gut, wir haben natürlich auch gewisse Wahrnehmungsvorteile drin, die dann schon einen im Rahmen der Sicht oder des Gehörs dann irgendwie einen Bonus erhalten. Aber Vorteile bringen vor allem auch bestimmte Stärken mit sich, die man auf anderem Wege so nicht erreichen kann. Zum Beispiel Dunkelsicht oder so. Dunkelsicht, genau. Also einfach dann auch das Sichtspektrum erweitert wird. Oder dass man wie der Varg dann auch einen natürlichen Panzer hat, einfach durch sein Fell. Die Vorteile, davon kann man dann auch welche individuell wählen. Andere werden dann durch die Rasse vorgegeben. Und die Meisterschaften unterscheiden sich dadurch von den Vorteilen, dass die Meisterschaften sich also direkt auf die Fertigkeitsanwendung beziehen. Das heißt also, dass alles das, was vielleicht auch manchmal in anderen Systemen ein Vorteil wäre, haben wir alles in die Meisterschaften ausgelagert, indem wir sagen, okay, du erwirbst für eine bestimmte Fertigkeit, wie zum Beispiel Akrobatik, eine bestimmte Meisterschaft, nämlich sowas wie Balanceass oder Schlangenmensch oder ähnliches. Und Schlangenmensch bringt einem dann für bestimmte Situationen, in denen also diese Meisterschaft relevant ist, einen Vorteil auf diese Fertigkeit. Die sind also stark fertigkeitsbezogen und legen da noch einmal wirklich verschiedene Profile an. Das also gerade bei so einer großen Fertigkeit wie Klingenwaffen, wo also vom Dolch bis zum Zweihänder alles drunter fällt, sowohl dann der Zweihänderkämpfer sich mit Meisterschaften spezialisieren kann, wie auch dann der Messerstecher. Und dann gibt es noch die Mondsplitter und das ist wiederum auch eine kleine Besonderheit, denn mit den Mondsplittern wollten wir ein weiteres Modul der Charaktergenerierung hinzufügen, das im Grunde dieses Setting mit dem gesplitterten Mond, der also Einfluss auf alles letztendlich hat, was in Lorakis so passiert, ausdrückt. Diese Mondsplitter sind, na, in erster Linie ist es halt auch eine Art Volksglauben oder Legendenbildung, dass also man sagt, man ist unter einem bestimmten Mondsplitter geboren, dass einem die Macht eines solchen Mondsplitters verliehen wurde. Wie das genau funktioniert, wollen wir jetzt erstmal nicht auflösen. Das heißt jedenfalls auch etwas eher Übernatürliches. Und dieser Mondsplitter soll einerseits zwar dezent sein, dass also jetzt nicht jeder sofort weiß, okay, ich bin der Auserwählte, weil ich habe das. Andere Leute haben das nicht. In Splittermond haben es halt alle Spielercharaktere plus einige Nichtspielercharaktere, aber längst nicht jeder. Und deswegen sollte man nicht sofort sagen können, okay, hat der Mondsplitter oder hat er nicht? Das können wir ja vielleicht mal gucken. Wenn das also sehr dominant wäre, würde man es recht schnell erkennen und wüsste sofort, der ist wichtig, der ist nicht wichtig. Deswegen sind diese Gaben dezent, aber sie sollen halt in den entscheidenden Fällen den Unterschied machen. Indem wir also ihnen eine Art Schicksalspunkte-Funktion geben, dass man sich also irgendwelche Punkte für eine Probe dazu kaufen kann oder einen Verteidigungswert erhöhen kann, wenn man angegriffen wird. Das steht auch nicht im Schnellstarter, wird es aber in den Vollregeln geben, zum Beispiel Schaden reduzieren kann. Mhm. Also so allgemeine Punkte, mit denen man sich also, mit denen man im Grunde nochmal dem Schicksal ein Schnippchen schlagen kann. Und jeder Mondsplitter hat eine individuelle Mondgabe, die halt auch bei den Charakteren verzeichnet ist. Und das ist etwas, was nur die Leute haben, die im Zeichen dieses Mondsplitters geboren wurden. Das kann also so etwas sein wie der Spieler, der also ein Risiko bei einem Risikowurf einen Würfel neu würfeln kann. Es gibt eine Mondgabe, mit der man ein bisschen schneller sein kann im Kampf. Es gibt auch eine, die es einem ermöglicht, die magischen Ströme wieder zu ordnen. Ja, das ist wieder ein Bereich der Zauberei, das lohnt sich dann für Zauberer etwas. Es sollen aber vor allem Dinge sein, die nicht durch Vorteile oder Zauber auch ausgedrückt werden können, sondern das, was die Mondsplitter können, und das ist halt vor allem viel Würfelmanipulation dabei, das soll kein anderes Modul ausdrücken können, sodass nämlich derjenige, der diesen Mondsplitter besitzt, nicht einfach ja, von jemandem überholt wird, der sagt, naja, ich steigere die Zauberschule XY und habe denselben Effekt. Das greift ja auch, dieses Splitterpunkt. Ich glaube, bei meinem Testspiel hatte mein Charakter die Meisterschaft irgendwie Berserker, wenn er mit Zweihandwaffen angreift, glaube ich, bei einer Risikoprobe mehr Schaden. Ja. Und gleichzeitig auch die Splitterfähigkeit, glaube ich, bei Risikoprobe kann ich einen Würfel neu würfeln. Das greift ja dann schon gut ineinander bei manchen Sachen. Inwieweit sind denn diese, also wie sieht denn das Feedback bei diesen Punkten denn aus? Wie bestimmte Regelstücke ineinander greifen? Also gerade wie die Meisterschaft zum Beispiel mit anderen Sachen wie die Splitterpunkte, inwieweit sich das ergänzt oder ob sich das vielleicht manchmal auch stört. Ich weiß, im Kickstarter sind zwar nicht alle Regeln zu den Splitterpunkten, glaube ich, drin, aber auch bei euren Testspielen, wie da ja, die Resonanz war. Also an sich beeinflussen sich die Sphären nicht so stark, weil wir es halt getrennt haben. Man kann natürlich durchaus so eine Synergie nutzen. Wenn du also jetzt mit dem Berserker mehr Schaden bei einer Risikoprobe machst, hast du einen größeren Belohnungseffekt, wenn du Risikowürfel machst. Wenn du gleichzeitig noch einen Mondsplitter nimmst, der es dir ermöglicht, aus einer Risikoprobe irgendeinen besonderen Tweak zu machen, also wie zum Beispiel einen Würfel neu zu werfen, dann hast du für diesen Bereich halt natürlich irgendwie das beides akkumuliert, sage ich mal. Nichtsdestotrotz sind das halt wiederum zwei verschiedene Mechanismen, die sich zwar in diesem Bereich ergänzen, aber halt in dem Sinne nicht verstärken, weil sie dasselbe tun, sondern sie tun halt unterschiedliche Dinge. Wo wir halt bei den Splitterpunkten nochmal dran müssen oder gerade auch dran sind, das ist halt das Balancing untereinander. Da haben wir also auch viel Feedback bekommen und auch einige Stimmen, die jetzt also einige Splitter für zu stark, andere für zu schwach hielten. Da müssen wir also die Splitter untereinander, weil es ein Modul gibt, man wählt einen Splitter und man hat deswegen nicht die Möglichkeit, einen mächtigeren oder einen schwächeren Splitter zu wählen. Deswegen müssen die schon alle irgendwie adäquate Gegenwerte erbringen. Bei den Splitterpunkten ist es noch ganz interessant, das ist auch eine Ressource, wer einen Mondsplitter besitzt, jeder Splitterträger, jeder Charakter hat eine gewisse Anzahl von Mondsplitterpunkten und diese Splitterpunkte, auch das ist im Schnellstarter nicht so gelöst, wie es in den Endregeln sein wird, ich stelle es halt mal vor, wie es im Grundregelwerk sein wird, Splitterpunkte besitzt man zu Spielbeginn und man bekommt welche, wenn die Schwächen des Charakters zum Tragen kommen. Das ist im Schnellstarter anders, weil auch dort es noch keine Schwächen gibt. Deswegen mussten wir uns auf eine andere Art und Weise behelfen, die sich auch als nicht ideal herausgestellt hat. Die wird es im Grundregelwerk allerdings auch nicht mehr geben, sondern da basieren wir auf den Schwächen. Und wir benutzen auch vor allem das Wort Schwächen, um darzustellen, dass es also sich da auch um Schwächen im spielbaren Sinne handelt. Das heißt also, dass wir gerade solche harten Nachteile wie keine Arme, keine Beine nicht auf diese Weise ausdrücken wollen. Das kann jeder haben, ob er möchte oder nicht. Irgendwie kann sich jeder aufschreiben, ich habe keine Augen, keine Arme und keine Beine. Aber er bekommt dadurch keine Generierungspunkte raus, mit denen er sich dann irgendwelche tollen Vorteile kaufen kann. Den Mechanismus haben wir rausgenommen. Stärken und Schwächen sind da also völlig untereinander entkoppelt. Und die Wahl der Schwächen liegt also dann einzig oder allein oder mit der Wahl der Schwächen bestimmt man eigentlich nur, auf welche Weise man die Splitterpunkte bekommt. Da du ja immer wieder die Module, ich glaube, bei meiner Testrunde hat Jan halt auch gesagt, man kann dieses Modul Splitterpunkte und auch Schwächen auch problemlos quasi aus dem Regelkern entfernen, ohne dass der Rest des Systems in sich zusammenfällt und etwas fehlt. Wird das im Grundregelwerk so weiterhin sein? Also, oder ist das dann merklich, dass man quasi Splittermond Light irgendwie... Also man kann ohne Probleme die Sache des Mondsplitters und dann kann man im Grunde auch die Schwächen beiseite legen. Man kann es weiterhin spielen. Man hat dann halt nicht diesen kleinen Effekt, den man mit den Splitterpunkten erzielen kann. Aber insofern könnte man halt auch damit dann eine Runde von normalen, splitterlosen Leuten spielen. Das ginge. Die Sachen sind dann nicht noch tiefer miteinander verankert mit anderen Regelteilen, sondern die kann man tatsächlich auch rausschnipseln und ohne das spielen. Ein anderes interessantes Teilsystem ist ja euer Kampfsystem, was auf einem mit Ticks funktioniert. Genau, das ist ja relativ für deutsche Rollenspiele jedenfalls relativ neu. Wie ist denn da bisher die Reaktion drauf? Und vielleicht stellst du es erstmal kurz vor, wie das funktionieren soll. Genau, also das Kampfsystem hat als Grundlage die Ticks. Das ist eine Methode, die Reihenfolge im Kampf festzulegen, indem man nämlich einfach jeder Handlung in einem Kampf eine Anzahl von Ticks zuweist, die es dauert, diese Aktion durchzuführen. Und jeder, der also jetzt an der Reihe ist, sagt, was er machen möchte und schiebt dann seine Figur oder seinen Würfel oder seine Markierung, was auch immer er benutzen möchte, dann entsprechend viele Ticks weiter auf eine Art fortlaufender Leiste oder einer Uhr. Wir haben halt so eine Art Ring im Schnellstarter mit 40 oder 50 Einträgen, in dem man also wie bei Mensch ärgere dich nicht immer im Kreis laufen kann. Mhm. Es ist immer derjenige dran, der am weitesten hinten steht. Insofern gibt es also auch immer keine Frage, wer denn jetzt gerade dran ist. Man kann das, also jeder Mitspieler kann es sofort sehen. Das ist einer der großen Vorteile des Ticksystems. Und jeder kann auch sofort sehen, okay, jetzt bin ich erstmal eine Zeit lang nicht dran. Oder ist der Ork vor mir dran oder bin ich vor dem Ork dran? Das kann man an dieser Leiste immer sehr gut erkennen. Und wir brechen damit im Grunde diese Rundenstruktur auf, die es halt doch häufig gibt, mit der dann also wirklich heißt, okay, jetzt würfeln erstmal alle Monster einmal, dann würfeln alle Helden einmal, dann würfeln wieder alle Monster einmal. Und so haben wir einfach mit der Zeit, mit den Ticks eine weitere Komponente, auf die man achten kann und mit der wir also zum Beispiel auch leichte von schweren Waffen auch gut unterscheiden können. Mhm. Die Reaktionen darauf sind jetzt allerdings gemischt, was auch daran liegt, dass wir es vor allem bei dem Ticksystem noch nicht ideal gelöst haben, die Bewegung in den Ablauf zu integrieren. Das heißt also, wenn sich jemand bewegen möchte, passiert es dann doch recht leicht, dass das recht kleinteilig wird und man also dann ein bisschen aus dem Fluss kommt und sehr viel Zeit dann doch, zu viel Zeit noch mit Zählen verbringt und bestimmen, wie weit darf ich laufen, um dann noch vor einem anderen dran zu sein. Wir wollen da natürlich auch nochmal wieder auf eine etwas flüssigere Abhandlung kommen, die momentan halt mit der Bewegung noch nicht möglich ist. Und das ist halt einer der großen Kritikpunkte, die es jetzt seit der RPC auch gibt an dem Ticksystem. Und da müssen wir halt nochmal dran arbeiten. Aber ich denke, dass wir da halt auch schon ein paar Lösungsideen haben, die wir jetzt auch gerade durchrechnen und testen, mit denen sich das also weiter vereinbaren lässt, dieses Ticksystem für den Kampf zu nutzen. Denn das ist wirklich auch, du sagtest es, es ist nicht alltäglich. Klar, wir sind nicht die Ersten, die es erfunden haben. Es gab es im Rollenspielbereich, zum Beispiel bei Exalted. Hackmaster, sehr zu viel. Ich persönlich kenne es halt vom Brettspielesektor her, also sowas wie Jenseits von Theben oder Olympos ist ganz ähnlich. Auch dort ist das vor allem eine Frage der Zeit. Und das ist im Grunde das Markanteste am Kampfsystem, denn ansonsten, wir haben Waffen, die machen Schaden. Das ist so ja, im Grunde. Eine interessante Sache gibt es auf jeden Fall noch, nämlich die Verteidigung, dass quasi das ist keine aktive, beziehungsweise die gibt es auch noch, aber der Normalfall wäre die passive Verteidigung. Also sprich, dass der Angreifer gegen einen festen Wert würfelt. Ja. Genau. Vielleicht nochmal, wie kam es dazu von DSA, kommt dann aus der DSA-Ecke, ist man ja anderes gewohnt. Also, ja. Ja gut, also es haben zwar viele von uns für DSA geschrieben, aber wir kommen natürlich jetzt nicht direkt aus der DSA-Ecke. Das heißt also, einige kommen zum Beispiel wie Tobias Hammelmann ganz stark aus der Shadowrun-Ecke natürlich. Ja. Und von meinem Kollegen Uli Lindner weiß ich, dass er statt mit der Milch irgendwie mit Dungeons & Dragons großgezogen wurde. Wo es natürlich auch einfach die Armor-Class gibt, gegen die gewürfelt wird und man keine eigene Verteidigungsaktion hat. Und wir haben uns das vor allem so überlegt, dass wir mit der passiven Verteidigung als Standard vor allem die Möglichkeit haben, eine bessere Möglichkeit haben, Überzahl darzustellen. Denn das ist das große Problem, wenn man eine aktive Verteidigung hat, man hat meistens eine davon. Und wenn also dann eine Überzahl von Gegnern kommt, dann ist es häufig einfach die Frage, wer hat die meisten Handlungen. Und mit der passiven Verteidigung können wir das ein bisschen auffedern, wobei wir natürlich die Möglichkeit auch bieten, aktiv das nochmal zu verbessern. Und das wiederum kostet auch Ticks. Das heißt also, es ist durchaus möglich, dass wenn jemand auf volle Abwehr geht und einfach nur von 3-4 Gegnern die Schläge ablocken will, weil er einen Pass verteidigt oder ähnliches und einfach darauf wartet, bis seine Gefährten nachkommen, dass er sich also auf das Verteidigen spezialisiert und eigentlich immer Tick für Tick für Tick für Tick auf der Uhr nach hinten rückt, weil er sich gegen 4-5 Angriffe verteidigt und selber dann nie dran ist. Das ist durchaus beabsichtigt und macht es halt zu einer Entscheidung, wann möchte ich dran sein oder kann ich es riskieren, nicht mehr dran zu sein und einfach nur noch mich zu verteidigen. Ja. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Das ist auch ein bisschen eine taktische Überlegung, wann man eine aktive Verteidigung macht oder auch überlegt, ob ich den Gegner jetzt nochmal angreife, um ihn vielleicht auch mal zu einer aktiven Verteidigung zu zwingen. Ist halt die Frage, was gibt es denn noch für taktische Optionen im Kampfsystem? Also man kann sich ja bewegen, man kann angreifen, man kann auch zaubern, wenn man es kann. Das ist ja alles möglich. Durch diese aktive Verteidigung ist natürlich eine taktische Option. Gibt es da noch andere, die irgendwie sich regeltechnisch auch so äußern? Es wird vor allem durch die Meisterschaften in den Kampffertigkeiten einige Optionen geben, die man natürlich dann auch mehr oder weniger freischalten muss. Es wird auch die eine oder andere Grundoption geben, die man ohne Meisterschaft beherrscht. Das sind so einfach auch verschiedene Punkte, auf die man dann zurückgreifen kann, um zum Beispiel sich zu entscheiden, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Lohnt es jetzt, einen Angriff zu machen oder zum Beispiel bereite ich einen Zauber vor? Das ist natürlich nochmal wieder eine andere Sache, aber wir werden also auch Regeln zum Beispiel haben, was passiert, wenn jemand einen Zauberer, der gerade dabei ist, zu zaubern, mit einem Angriff unterbricht. Das macht man ja ganz gerne irgendwie, dass man einem jemanden, der fremde Formeln rezitiert, irgendwie einen Pfeil durch den Hals schießt. Das wird halt auch dann auf diese Weise implementiert. Und so kann man auch selber sich überlegen, mit einer Mischung aus Kampf und Zauberei, das kann ja prinzipiell auch jeder Charakter, in den Kampf hineinzugehen. Und sich zu überlegen, was bringt mir mehr? Bringt mir ein Angriff mehr oder bringt mir jetzt zum Beispiel es mehr, mich auf eine bestimmte Weise magisch zu stärken oder meine Gefährten magisch zu stärken. Eine Frage zum Kampf hätte ich noch, die hat uns erreicht, und zwar die Kampfvorteile im Quickstarter. Ist das ja so geregelt, dass quasi ein Kampfvorteil, aber egal wie viele ich jetzt habe, ein +3-Bonus bringt. Soll das im endgültigen Regelwerk auch so sein? Ist das nur eine Vereinfachung für den Quickstarter oder war es jetzt so eine generelle Überlegung, dass das so vereinfacht wird? In dieser Form, wie es im Quickstarter steht, ist es natürlich vereinfacht. Wir wollen allerdings den Kampfvorteil schon, soweit ich den letzten Stand in Erinnerung habe, da sind wir halt auch aktuell natürlich arg am Schrauben, wollen schon ein Cap haben nach oben, damit nämlich nicht der Kampfvorteil irgendwann stärker wird als die Kompetenz des Charakters. Okay. Jawohl, hast du noch was zum System selber? Zum System selber? Ich habe noch gar nichts über die Magie gefragt. Ja, stimmt, die Magie, das, im Kopf hatte ich es eben gerade. Die Magie ist ja quasi für jeden zugänglich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also jeder Charakter kann sagen, ich möchte. Genau, also ja. Bei Beispielcharakteren hat ja jeder zumindest einige wenige Magiepunkte. Ja. Ja, also der Trick ist, im Grunde sind nicht die Charaktere magisch, sondern die Welt ist es. Lorakis selber hat, auch nicht zuletzt durch den gesplitterten Mond, ein gewisses Magieniveau und in jedem Stein, in jedem Erdtümpel gibt es letztendlich Magie versteckt. Und das Einzige, was die Charaktere machen müssen, ist Techniken zu erlernen, wie man diese Magie sammeln kann, bündeln kann, sich aus der Umgebung ziehen kann und so stark verdichten kann, dass man daraus einen magischen Effekt machen kann. Das nennt man Kanalisieren. Und auf diese Weise kann also im Grunde jeder Zauberei erlernen. Und von den 7 Charakteren im Schnellstarter haben es halt auch 5 getan. Es haben zwar alle 7 einen Fokuspool, das ist ja so eine Art magische Kapazität. Das ist kein Mana in dem Sinne, aber es funktioniert so ähnlich. Es zeigt einfach an, mit wie viel magischer Energie kann ich umgehen, gleichzeitig bzw. in einer kurzen Zeitspanne. Und deswegen haben halt jetzt 5 von diesen 7 Charakteren auch tatsächlich gesagt, jawohl, ich möchte, wenn auch nur gering, wie im Beispiel des Waldläufers Aru, der kann nicht viel, aber er kann immerhin etwas. Ich glaube, für 2 oder 3 Zaubertricks reicht es. Magie wirken. Und das Prinzip der Magie ist halt so, dass wir drei Zustände kennen. Das eine ist einfach der Verbrauch von Fokus. Man muss sich das halt so vorstellen, dass man eine mentale Kapazität hat. Man hat die Kenntnis oder die Fähigkeit, eine bestimmte Menge von Magie aus der Umgebung zu sammeln und dann in einen Effekt zu leiten. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man erstmal erschöpft. Das zeigt dieser Fokus an. Dann sind also auch die Fokuspunkte erschöpft. Wenn man einen mächtigeren Effekt bezahlen will, bei vielen Zaubern kann man es auch aufstufen, aber einige größere Zauber haben von vornherein schon einen mächtigen Effekt. Da muss man dann Punkte nicht nur erschöpfen, sondern verzehren. Das bedeutet, dass man seine Kapazität angreift und ihr willentlich Schaden zufügt. Das ist so eine Art bisschen Selbstverstümmelung auf mentale Weise. Der Unterschied zwischen diesen Sachen ist, dass erschöpfte Punkte nach einer kurzen Phase der Ruhe und wahrscheinlich auch Meditation wieder zur Verfügung stehen. Dann sind alle Gedanken wieder sortiert. Verzerrte Punkte allerdings regenerieren sich langsam, und zwar so wie verlorene Lebenspunkte halt über eine Rast, über Nacht. Die dritte Möglichkeit liegt dazwischen, das ist das Kanalisieren. Das bezeichnet nämlich auch gleichzeitig einen anhaltenden Effekt. Wenn man also eine magische Rüstung zaubern möchte und die hält dann einfach mal eine gewisse Weile, sagen wir mal 5 Minuten oder eine Viertelstunde oder was auch immer, muss man in dieser Zeit kontinuierlich dafür bezahlen. Also man streicht dann nicht ständig neuen Fokus weg, sondern man blockiert eine gewisse Menge an Fokus, die dann also permanent aus der Umgebung durch den Körper in den Effekt geleitet wird. Und auch die steht natürlich nicht zur Verfügung, wenn man sich dann irgendwie mal kurz hinhockt, um seine Gedanken neu zu sortieren. Wenn man allerdings den Zauber fallen lässt, wenn er zu Ende ist, dann kann man sich die wieder zurückmeditieren, die Punkte. Und es ist so, dass die Magie ja eigentlich an sich neutral ist und der Zauberer an sich das quasi in die gewünschte Form presst. Ja. Durch seinen Körper, durch seine Fähigkeit. Eine Frage habe ich in der Tat noch zu den Regeln. Die kommt aus dem Tunnelorn, wo er halt die Frage stellt, inwiefern das Feedback, was ihr jetzt bekommt, also wie groß der Umfang an den Änderungen ist. Also quasi, ob ihr auch, wenn das Feedback zum Beispiel jetzt beim Tick-System in die Richtung geht, dass ihr sagt, gefühlt 80% der Leute sagen, hoffentlich nicht, sagen, nee, das ist doof, ob die Bereitschaft da wäre, auch solche großen Systemkomponenten noch zu ändern. Wir werden natürlich alles das ändern, was nicht funktioniert. Bei den großen Sachen, also gerade die Kritik am Tick-System, da gucken wir halt genauer hin. Viele sagen, oh, das Tick-System fanden wir doof. Wenn man aber natürlich genau fragt oder sich auch anschaut, was am Tick-System nicht funktioniert hat, dann ist das vor allem die Kombination aus Bewegung und anderen Dingen. Es gibt sicherlich auch kritische Stimmen, die sagen, Mensch, ich finde das nicht gut. Man kommt sehr viel durcheinander und es ist auch durchaus eine valide Kritik zu sagen, es war immer so einfach, alle 6 Rattlinge auf einen Schlag abzuhandeln, 6-mal gewürfelt, fertig, die nächsten sind dran. Das ist bei uns natürlich nicht möglich, weil jeder Rattling natürlich was anderes machen kann und dementsprechend auch vermutlich dann auf einem anderen Feld landet. Das ist eine valide Kritik. Das allerdings ist von uns auch durchaus mit dem Tick-System beabsichtigt oder das haben wir halt auch so in Kauf genommen. Was wir aber vor allem merken, dass die Kritik an diesem Tick-System die Kritik an den kleinen Abrechnungen ist. Und da versuchen wir natürlich jetzt eine elegante Lösung zu finden, das zu vereinfachen und dann halt auch für das Kopfkino einfach auch bessere Effekte zu erzielen, anstatt zu sagen, ich gehe 2 Schritte, okay, jetzt ist erstmal der nächste dran, sondern dass man dann im Grunde so eine Bewegung gleich in eine Handlung einrechnen kann. Daran arbeiten wir zurzeit. Und so sieht es halt auch mit den anderen Punkten aus. Also auch das Probensystem funktioniert eigentlich recht gut. Die Kritik, die wir daran bekommen haben, liegt vor allem an den Auswertungen oder an der Auswertung der Probe in Sachen Triumph und Katastrophe. Dass also die Rechnung aus dem Schnellstarter dort nicht gut funktioniert. Und das sind so die Punkte, an denen wir uns halt auf jeden Fall auch sehr bereitwillig von dysfunktionalen Regeln trennen. Und also da gibt es dann auch ein Beispiel, das mit den Splitterpunkten, auch eine große Kritik, taktische Komponente wurde ja verneint, weil man viele dieser Splitterpunkte vor einem Wurf ansagen muss, sodass es also ein bisschen eher Richtung Glücksspiel ist. Wenn man Pech hat, würfelt man eh hoch genug oder eh niedrig genug, dass man den Splitterpunkt für umsonst ausgegeben hat. Das ist zum Beispiel auch etwas, das ist also absolut einleuchtend. Der Vorteil ist, dass eine Reänderung zu, man kann es auch nachträglich einsetzen, eine sehr kleine Änderung ist. Das ist zum Beispiel auch nichts Großes, hat aber dafür einen großen Effekt, nämlich dass man dann wirklich die Sachen taktisch einsetzt, dass man den Splitterpunkt nur einsetzt, wenn jemand anders die Verteidigung knapp übertroffen hat oder wenn einem knapp ein paar Punkte nicht fehlen. Und von daher denke ich, das ist zum Beispiel so eine Änderung, da gab es viel Kritik dran. Es ist ein kleiner Schritt, es zu ändern, aber der Effekt ist wiederum großer. Mhm. Jawohl. Ach, eine Sache zur Magie noch, würde ich noch gerne erwähnen. Es ist auch nicht nur so, dass nur die Charaktere das machen können, nicht nur die Splitterträger, sondern es kann prinzipiell jeder auch in Lorakis Magie erlernen. Mhm. Also auch Heinblöd, der Dorfbüttel. Die Frage ist natürlich, ob es nützt, denn Zauberei zu erlernen kostet sogar noch mehr als eine Fertigkeit, weil man nämlich zu den Zauberschulen, die wie eine Fertigkeit kosten, auch noch die konkreten Zauber lernen muss. Das ist halt ein bisschen mehr, als man bei einer Fertigkeit investieren muss. Deswegen tut es halt nicht jeder, sondern es tun nur die Leute, die wirklich sagen können, okay, ich habe einen Vorteil davon. Denn mächtige Zauber kriegt man auch nur durch hohe Fertigkeitswerte. Muss dementsprechend viel investieren. Und die Punkte fehlen woanders. Was aber ganz interessant ist, dass also vor allem auch Tiere, Kreaturen, Monster natürlich auch Zugriff auf diese magische Ressource haben, wodurch wir halt eine große Bandbreite an Möglichkeiten bekommen, zum Beispiel ein Bestiarium auch schön aufzurocken. Jawohl. Ja, genau, da sprichst du eigentlich schon fast noch eine Komponente an, die quasi im Kickstarter noch gar nicht vorkommt, nämlich dass die Erfahrungspunkte oder das Steigern oder wie soll das geregelt werden? Ja. Der dazu im Hinterkopf. Also im Quickstarter gibt es ja am Ende des Abenteuers ein paar Erfahrungspunkte. Okay, und keiner weiß. Ich habe es gelesen, weil ich es noch spielen wollte. Ah, und keiner weiß, was man damit machen kann. Ja. Also ich denke, wir werden demnächst auch einen Draft der Erfahrungsregeln irgendwie online stellen, damit Leute, die den Quickstarter gespielt haben, dann halt auch gerne weiterspielen mit den Charakteren und dann halt auch sie mit Hilfe der Erfahrungspunkte steigern können. Und das wird eigentlich auch ein bekannter Mechanismus. Wir vergeben Erfahrungspunkte und die kann man direkt umsetzen in weitere Fertigkeiten, eine Attributsteigerung, eine neue Meisterschaft, ein neuer Zauber. Man kann auch Vorteile neu bekommen und dergleichen mehr. Das Ganze stufenlos oder gibt es da irgendeine Zuordnung dann? Es gibt keine Stufenanstiege in dem Sinne. Es gibt allerdings gewisse Heldengrade, nenne ich es mal. Also wir haben jetzt noch keinen endgültigen Begriff dafür. Die Definition ist allerdings, dass man aufgrund der Menge der Erfahrungspunkte, die man ausgegeben hat, im Grunde einen höheren Grad erreicht und dadurch weitere Möglichkeiten freischaltet, die man dann wiederum von weiteren Erfahrungspunkten kaufen muss. Ja. Das heißt also schon ein individuelles Kaufsystem, das allerdings mit zunehmender Erfahrung weitere Möglichkeiten freischaltet, dass wir da so einen gewissen Hybriden haben. Jawohl. Ja, du hast ja schon, wir haben ja immer wieder das Feedback erwähnt, wenn du mal den Rückblick machst, als ihr quasi Splittermond angekündigt habt, eure erste Version der Regeln, die ihr intern ja getestet habt, wie sich die seitdem quasi gewandelt hat. Sind die Änderungen groß oder ist eure ursprüngliche Idee schon recht gut gewesen? Also wir haben einige Grundlagen gelegt, die wir beibehalten haben, die sich auch durchaus auch durch das Feedback auch als richtig erwiesen haben. Also gerade diese Sache mit Sicherheitswurf und Risikowurf hat eigentlich bisher guten Anklang gefunden und ist halt auch etwas, was wir nicht von Anfang an, aber dann doch in der entscheidenden Phase, wo es an die Konkretisierung kam, vorgelegt hatten. Ansonsten haben wir viele Sachen, also gerade im Bereich der Attribute, haben wir hin und her geworfen, bis wir uns auf die Lösung geeinigt haben, die einen Stand nach dem Schnellstarter betrifft. Das heißt also, auch das, was im Schnellstarter steht, ist noch nicht das oder ist nicht mehr das, was wir fürs Grundregelwerk anpeilen. Da haben wir noch eine etwas schickere, etwas elegantere Lösung gefunden, die nichts großartig was ändert, aber bei der wir doch noch die Spezialitäten der einzelnen Fantasy-Rassen, die wir haben, herausstellen können. Das heißt also, wir haben die einzelnen Module schon auch häufig umgeworfen, bis wir also dann ein Modus operandi gefunden hatten, mit dem wir sehr zufrieden waren. Und wie man natürlich auch sehen kann, geht das immer noch weiter. Wie macht ihr das intern? Ihr seid ja, glaube ich, drei oder so noch mehr Regelredakteure. Ja, wir sind abgestimmt, oder? Genau, wir sind drei Regelredakteure. Wir haben wöchentlich eine Telefonkonferenz mit Protokoll. Wir stehen darüber hinaus natürlich halt auch per Telefon und Mail in Kontakt, weil wir nicht alle am selben Ort wohnen. Aber ja, wir haben drei Regelredakteure. Wir haben darüber hinaus noch ein Regelteam, das also auch aus weiteren Leuten besteht, denen wir die Regeln auch vorlegen, die halt uns auch füttern mit detaillierten Auswertungen, mit Beurteilungen zu bestimmten Regelstücken. Und dann haben wir natürlich noch die restlichen Autoren, die jetzt keine Regelspezialisten sind, die allerdings auch ihr Feedback reinbringen können. Das ist auch ganz interessant, weil gerade diese Perspektive müssen wir halt auch berücksichtigen, dass also auch viele Leute einfach sagen, naja, Regeln sind halt da, die benutze ich, aber mit den höheren Weihen des Regeldesigns möchte ich mich jetzt auch gar nicht auseinandersetzen, sondern dass man da auch wirklich einfach guckt, wie wirkt es halt auf die anderen. Und natürlich jetzt gerade, nachdem der Schnellstarter da ist, wie wirkt es halt auf die Leute, die nicht auf der Planungssitzung saßen und sagen, komm, wir machen jetzt mal einen Splittermond. Das Team für die Weltenerstellung ist so ähnlich aufgeteilt. Ja, das ist allerdings noch ein Stückchen größer. Da gibt es halt auch eine Weltredaktion, die besteht auch aus drei Leuten. Die Autoren, das Weltenteam, das dann dem zuarbeitet, ist halt aufgrund der Größe der Welt auch noch etwas umfangreicher. Da gibt es dann auch, glaube ich, weniger so eine Art Consultant-Team, sondern das sind dann auch vor allem die große Menge dann der Autoren, die jetzt auch zurzeit am Grundregelwerk und dann auch am Weltband, der ja auch schon in der Schreibphase ist, mitarbeiten. Und da sprechen wir jetzt von über einem Dutzend Leute. Zumal halt auch einige der Regelautoren und Regelredakteure auch wiederum Autoren der Welt sind. Ja. Sodass wir also dann da sicherlich auf 20 bis 25 Leute mit unterschiedlichem Textvolumen natürlich kommen. Wenn du allgemein mal die Geschichte des Projekts betrachtest, ihr habt ja im Februar, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Heinz-Con, war das okay, ja, das Projekt quasi vorgestellt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Uli beim Workshop bei der Hannover Spielt erwähnt, ihr habt schon über ein Jahr dran gearbeitet. Ja, genau. Das ist also im Frühjahr des Vorjahres dann gewesen, 2012, wo das Projekt dann auf die Beine gestellt wurde und dann mit mehreren Vor-Ort-Konferenzen im Grunde die Grundpfeiler der Welt, des Settings und der Regeln eingehämmert wurden, ja. Da fragt sich noch, wer hatte denn eigentlich die Idee oder was war die Initiation des Projektes? Also die Idee, die ist, glaube ich, irgendwann an einer Gelegenheit entstanden, an der ich nicht teilgenommen habe. Ich bin im Grunde zu diesem System gekommen, nachdem ich nämlich häufiger mal Patrick Götz vom Uhrwerk Verlag erzählt habe, Mensch, ich glaube, ich werde mich mal demnächst an die Entwicklung meines eigenen Heartbreaker-Rollenspiels setzen. Bis er dann meinte, du pass mal auf, ich habe hier ein System, das wollen wir halt groß machen. Willst du da nicht lieber mitarbeiten? Und so habe ich es dann natürlich gemacht, weil ich alleine wäre natürlich innerhalb eines Jahres längst nicht auf so einem solchen Stand. Und auch wenn es jetzt von der Welt her ich mir selbst für mein eigenes System was anderes überlegt hatte. Da habe ich gesagt, Mensch, die Gelegenheit ist gut. Ich habe einen Haufen toller Kollegen. Da kann halt was draus werden. Und das war ungefähr auch dann, ja, auch im Frühjahr 2012 etwa. Wahrscheinlich ein paar Wochen später nach der initialen Idee. Okay. Vielleicht noch was ganz, du hast ganz am Anfang gesagt, Splittermond als Mainstream-Produkt. Das heißt wahrscheinlich als Zielpublikum sozusagen grundsätzlich erstmal alle Rollenspieler oder wollt ihr bestimmte Gruppen ansprechen? Also im Grunde muss man schon sagen, wenn wir uns als Mainstream-Produkt verkaufen wollen, dann sprechen wir auch nicht alle Rollenspieler an, sondern die Mainstream-Rollenspieler. Okay. Denn es gibt auch durchaus eine signifikante Anzahl von Leuten, die sagen, ich spiele alles außer Mainstream, das habe ich in den 80ern gemacht, das reicht mir. Für die ist Splittermond vermutlich dann eher nichts. Was wir halt schon als Zielgruppe haben, sind die Mainstream-Rollenspieler, sind die Leute, die halt wirklich auch Fantasy spielen wollen, mit einem guten Produktsupport. Das heißt also, durch die Größe unseres Teams haben wir natürlich auch einen gewissen Output, sodass wir also jetzt nicht die Leute mit einem Grundbuch verhungern lassen, sondern halt auch weitere Bücher nachschießen werden. Was wir aber auch als Zielgruppe so definiert haben, sind meiner Meinung nach die Rückkehrer. Also Leute, die zum Beispiel gesagt haben, ach Mensch, hier mein letztes Fantasy-System habe ich halt in den 80ern gespielt. Danach habe ich halt erstmal, keine Ahnung, in den 90ern einen Haufen Storytelling gemacht und dann einen Haufen Indie-Scheiß, so bis der Jenga-Turm umfällt. Und jetzt, ach guck mal, jetzt gibt es eine Neuentwicklung, ist vielleicht die Möglichkeit da, jetzt mal wieder zurück zur Fantasy zu kommen. Gerade die Leute, die sagen, ich bin so lange aus der Mainstream-Fantasy raus, ich würde dem Ganzen gern nochmal wieder eine Chance geben, die wollen wir halt auch durchaus mit dem Spiel ansprechen. Gerade natürlich die deutschsprachigen. Klar. Ja. Eine englische Version ist noch nicht geplant. Nee. Nee. Also erstmal müssen wir mal hier in deutscher Sprache die Sache auf die Reihe kriegen. Ja, ich habe noch eine interessante Anekdote. Ich habe mir den Kickstarter geholt und habe kurz darauf Markus Plötz getroffen, kurz mit ihm gequatscht. Und jedenfalls, er hat ihn wohl auch noch nicht gesehen und deswegen haben wir mal zusammen durchgeblättert. Und also nicht nur ich war erstaunt aufgrund der Qualität, das sieht ja vom Layout alles sehr gut aus. Er war genauso überrascht wie... Also welchen Qualitätsstandard eigentlich das Produkt setzt. Ja, weiß ich gar nicht, wie die Frage dazu formulieren soll. Aber ja, was macht denn eurer Meinung nach das Layout und die Illustrationen aus? Also welche Rolle spielen die für Splittermond? Ich denke, die spielen eine wichtige Rolle, weil man das System auf diese Weise ernst nimmt. Also es kann sich natürlich jeder mit einem 90er-Jahre-Fanzine-artigen Ding hinstellen, zu Hause selbst getackert auf Tonpapier in Rot. Aber dadurch, dass wir halt auch gerade diesen Schnellstarter in Vollfarbe machen und auch schon mit hochwertigen Cover- und Innenillustrationen ausgestattet haben, zeigen wir halt auch an, bitte nehmt uns ernst. Wir wollen jetzt hier nicht einfach nur das nette kleine System von nebenan sein, sondern wir wollen Mainstream-System machen und wollen halt auch das mit einigem Support verbinden. Professionell, ja. Professionellen Illustratoren, Layoutern und dementsprechend also auch einen gewissen Standard erfüllen. Gibt es dann eigentlich für die Illustration ein Vorbild oder ein Rollenspiel, was dafür als Vorbild dient? Also kurz zur Erklärung, mich erinnert zum Beispiel die ganzen Charaktere, die könnte ich mir auch gut so als Iconics vorstellen, also wiederkehrende Charaktere, die man auch in anderen Werken nimmt und so ganz leicht erinnern sich halt so an Pathfinder, fand ich jetzt. Also war das so ein Vorbild oder eher nicht? Oder kann ich gar nichts sagen? Ah doch, also es ist immer eine Mischung von allem. Der Art Director von Splittermond, der also jetzt im Grunde die Mehrzahl der Illustrationen geleistet hat, also vor allem die Charaktere und das Cover, das ist Florian Stitz. Der ist halt nicht nur für uns tätig, klar, der verdient sich seine Brötchen auf alle möglichen Arten und Weisen. Und der hat halt zum Beispiel auch schon für Pathfinder gezeichnet. Zum Beispiel auch, glaube ich, der Serpent Skull, diverse Figuren daraus. Und von daher ist es vielleicht auch dadurch zu erklären, dass man denkt, Mensch, das sieht so ein bisschen nach Pathfinder aus, einfach weil Florian natürlich auch seinen Stil hat. Auf der anderen Seite, wir haben uns halt auch viele Sachen angeguckt, haben uns überlegt, auch in welchem Stil wollen wir die Illustrationen haben, in welchem Stil wollen wir auch das Layout haben, damit wir uns halt auch da ja möglichst auch ja, ins Gedächtnis bringen oder im Gedächtnis bleiben, wenn die Leute das einmal gesehen haben, dass sie uns gleich wieder erkennen können. Und insofern, so ganz überladen, wie zum Beispiel Pathfinder manche Waffen illustriert, ist es halt bei uns nicht. Also an sich die Charaktere wirken halt, obwohl sie halt schon auch recht ausgestattet sind mit allem möglichen Klimbim, wirken sie halt schon etwas mehr ja, down to earth. Mhm. Du hast den Produktsupport ja schon angesprochen, dass ihr die Leute nicht nur mit dem Grundregelwerk verhungern lassen wollt. Zur Spiel kommen direkt zwei Abenteuer noch mit raus, wenn ich mich richtig erinnere. Oder das war zumindest, glaube ich, mal so angekündigt. Solche Ankündigungen sind immer im Fluss. Also es wird zur Spielemesse halt das Grundregelwerk geben. Es wird dann oder kurz später ein erstes Abenteuer erscheinen. Und wir haben außerdem schon eine Anthologie in Arbeit, bei der ich den genauen Termin auch nicht weiß, aber die halt auch bereits von diversen Splittermond-Autoren, die also auch schon am Grundregelwerk und Weltband teilnehmen, erstellt wird. Diese Anthologie wird drei Abenteuer umfassen und wir werden uns halt auch auf Dragorea beziehen. Das ist im Grunde eines der Kerngebiete, die Havinger Mark, die im Schnellstarter beschrieben wird, ist auch ein Teil Dragoreas. Erste Abenteuer, das Einzelabenteuer wird auch dort spielen. Ich weiß nicht, ob direkt in der Arvinger Mark oder in Selenia, in diesem Reich, zu dem die Arvinger Mark gehört. Und damit wir halt auch dann den Bogen etwas weiter fassen können, sind diese drei Abenteuer der Anthologie dann insgesamt im dragoreischen Kulturraum. Dazu habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen was mitgebracht, da jetzt halt auch noch mal ein paar mehr Details zu feststehen. Das eine Abenteuer spielt in Windhold, also diesem Land im Norden, wo es dann auch darum geht, dass räuberische Tigerwagen dort Dörfer überfallen und ausplündern. Und die große Frage ist natürlich, warum machen sie das? Da steckt dann ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur, dass die Leute auch mal an Metallwaffen ran wollen, denn die Tigerwaage sind technologisch jetzt nicht so hoch. Aber die Art und Weise, wie sie das tun, ist halt schon sehr auffällig und insgesamt steckt da wohl etwas mehr dahinter und das braucht natürlich dann Abenteurer, um es herauszufinden und sich einfach mal in diese großen, weiten Wälder des Nordens zu begeben. Das zweite Abenteuer spielt in Midstad, das ist ein Reich, auch ziemlich im Zentrum Dragoreas. Und dort regiert ein tyrannischer König. Jedenfalls ist es das Thema des Abenteuers, dass also gegen diesen Tyrannen auch wieder tapfere Kämpfer in die Schlacht ziehen müssen, beziehungsweise ihn auf bestimmte Weise ja, überlisten oder seine Schergen überwinden müssen. Das dritte Abenteuer wird ein bisschen den Mertalischen Städtebund featuren, weil das auch ein ja, größerer, vor allem dann auch städtisch dominierter Bereich ist. Und in dem wird die Abenteurergruppe mit Entführungen konfrontiert. In diesen Städten, teilweise kann man auch sagen Moloch, sind alle möglichen Kräfte am Wirken und unter anderem nicht immer die legalen. Und so kommt es halt zu einer Entführungsserie. Die Charaktere finden sich dann auch in der Mitte wieder, zumal nämlich auch irgendwann es jemand auf sie abgesehen hat. Das sind so die groben Outlines für die drei in der Anthologie enthaltenen Abenteuer. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Beim zweiten Abenteuer mit dem quasi den Königssturz, also so in die Richtung. Na, ich weiß nicht, ob man von einem Sturz da schon reden kann, aber... Ja, in die Richtung. Also werden die Abenteuer dann frei aufgebaut sein oder ist es so, dass bestimmte Ereignisse eintreten, also quasi ein bisschen Railroading, oder ist es wirklich, dass die Spieler Entscheidungsfreiheiten bekommen, wie sie bestimmte Situationen lösen? Das ist ja im Kickstarter-Abenteuer auch teilweise schon relativ gut gemacht. Wird dieser Stil beibehalten oder möchte man mit den Abenteuern auch quasi verschiedene Käufergruppen ansprechen? Also da gibt es ja durchaus unterschiedliche Geschmäcker. Also wir werden da schon eine Bandbreite an verschiedenen Plotstrukturen auch anbieten. Insgesamt wollen wir uns halt auch schon ein bisschen an die verschiedenen Optionen, an Wahlmöglichkeiten halten, dass wir also nicht einfach nur Geschichten zum Nacherzählen in den Büchern haben, weswegen es jetzt in dem Abenteuer sicherlich auch nicht einfach damit endet, irgendwie die Charaktere stürzen den König und wenn sie es nicht tun, dann kommt, keine Ahnung, der NSC mit dem weißen Ross vorbei und stürzt den König. Da werden wir halt in den Abenteuern darauf achten, dass entsprechend die Abenteurer genau das tun, was sie halt auch tun können und sich in einem Rahmen bewegen, in dem sie also auch die Entscheidungsmöglichkeiten besitzen. Da muss ich noch kurz nachfragen, das war jetzt dein Probeabenteuer auf Hause verspielt, oder? Nee, das war jetzt von dem, was er quasi aus der Abend, also achso. Ich habe jetzt einfach das darauf bezogen, aber es war ja allgemein eher auf die offiziellen Splittermond-Abenteuer. Ja, also generell ist es vielleicht auch noch ein bisschen früh, da jetzt einen konkreten Stil festzumachen, da wir halt jetzt die Autoren erstmal beauftragt haben und dann natürlich auch erstmal schauen. Klar gibt es Vorgaben und dann gucken wir mal letztendlich auch, wie die einzelnen Abenteuer so ankommen. Ja. Wir werden halt auch bis zur Veröffentlichung des Grundregelwerks auch immer mal wieder noch so abenteuerartige Schnipsel, denke ich mal, nachliefern, dass also einfach noch ein bisschen mehr Material ist. Und dass man auch ein bisschen noch mehr die Interessen und Wünsche dann der Spielerschaft sich einholen kann. Mhm. Genau, dazu noch direkt eine Frage. Uli Lindner hat nämlich im Dungeons Flares Forum verraten, dass geplant ist oder zumindest überlegt wird, quasi aufs Backcover zu schreiben, für welchen Spielstil die geeignet sind, die Abenteuer. Vielleicht kannst du das etwas ausführen? Das kann ich leider nicht näher ausführen, denn mit dieser Backcover-Gestaltung bzw. generell solcher Einsortierung, damit bin ich dann halt nicht, dass es befasst. Das ist eine Sache von den Leuten aus Köln, die dann direkt beim Uhrwerk Verlag in der großen Konzernzentrale sitzen. Ja, können wir auch vorstellen, dass das nicht ganz einfach wird. Also, naja, okay, dann sehen wir mal, was da kommt. Ja, eine Frage noch quasi, ist ja ein Produkt vom Uhrwerk Verlag und der Uhrwerk Verlag hatte mit Dungeon Slayers ein Produkt, was ja relativ viel Fan-Output produziert, sogar extrem viel Fan-Output. Da freut sich der Ingo ja regelmäßig drüber. Ich produziere auch selber welchen. Er produziert auch selber. Wie ist das dann bei Splittermond? Also wie steht ihr als Autoren dem gegenüber? Und wie sehen die Möglichkeiten aus für Fans zu sagen, ich veröffentliche meine Fanwerke? Vielleicht gibt es eine Art Fanlizenz. Gibt es eine Fanlizenz, solche Sachen? Also generell ist es so, dass wir als ein neues System auf dem Markt natürlich unglaublich auch stolz drauf sind, wenn also Fans anfangen, selbst etwas damit zu machen. Also es gab jetzt beispielsweise neulich schon mal die erste von einem Nicht-Autoren geleitete Runde, auch schon bevor der Schnellstarter erschien. Das war halt auf einer kleinen Con. Da hatte der Spieler irgendwie am einen Tag irgendwie selbst eine Runde gespielt und hat gesagt, naja, für den Samstag, dann leite ich mal selber. Und das war halt auch schon so, da haben wir uns halt auch schon so ein bisschen stolz gefühlt, dass dann jemand dann auch gleich sagt, Mensch, ich mach's selber. Es gibt im Splittermond-Forum schon jemanden, der Kurzgeschichten schreibt. Es ist schon super. Und von daher werden wir Fans, die also gerne etwas veröffentlichen wollen, auf unter keinen Umständen irgendwelche Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern viel eher kann ich nur sagen, Mensch, wenn ihr was machen wollt, dann meldet euch ruhig im Forum über die E-Mail-Adresse, sagt, dass ihr gern was machen wollt und dann können wir immer mal gucken, ob da was geht. Jawohl. Also auch mit unserer Unterstützung zum Beispiel. Denn das ist wirklich etwas, das finden wir ganz großartig. Ich glaube, das hören Splittermond-Freunde sehr gerne. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage zu deinem Werdegang. Und zwar gab es ja im Zuge des Feedbacks auch einiges an, sag ich mal, persönlichen Anfeindungen wie du hast DSA 4 verbrochen, etc. etc. Vielleicht magst du nochmal vorstellen, was du jetzt genau an DSA 4 gemacht hast und wann du überhaupt dazu gestoßen bist. Ja, Du mit dem Gerücht aufräumen sozusagen. Gut, okay. Also ich bin zu DSA 4 gekommen, im Grunde nachdem die Myrana Box erschien. Da habe ich nämlich einen Brief geschrieben, habe gesagt, oh nee, die Regeln sind so nix. Mach doch bitte für DSA 4 ein paar Sachen anders, weil das liegt mir schon am Herzen. Und der Brief ist gut angekommen. Ich wurde dann auch angerufen und wir haben uns toll unterhalten. Damals noch mit Stefan Blank war es, glaube ich. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Dieses Feedback hat dann auch dazu geführt, dass nicht nur ich, sondern halt auch etliche andere Leute, die sich also auch eingesetzt haben, als ja, Testleser und Prüfer für die DSA 4-Regeln angeworben wurden, so auf freiberuflicher Basis. Und in meinem Fall war es dann halt auch so, dass dann im Grunde das auch so ein bisschen ein Türöffner war für Leute aus dem Kampfregelprojekt, an dem ich halt damals teilgenommen hatte. Wir selber hatten unsere eigenen Hacks für das DSA 3-Regelwerk zusammengebastelt, das natürlich dann auch teilweise die auf anderer Grundlage waren, als dann das, was für DSA 4 gemacht wurde. Aber daraus hat sich dann auch so ein bisschen so eine Art Testleserschaft rekrutiert, die dann nach und nach und in meinem Fall sogar ganz extrem dann auch in den Autorenstand hineingerutscht ist. Das erste Mal richtig was geschrieben habe ich dann zum Beispiel für Götter und Dämonen, wo es dann nämlich auf einmal hieß, Mensch, wir bräuchten noch Leute, die für diverse Kirchen was schreiben. Das waren dann auch keine Regeln, sondern das waren dann so Texte. Die Regeln kamen natürlich auch, da gab es dann halt die Liturgien. Und so bin ich dann also mehr oder weniger irgendwie in die Rolle eines Autors reingerutscht. Und als es dann Ende 2003, Anfang 2004 darum ging, die Redaktion zu erweitern, haben sich die damaligen Redakteure an mich erinnert und mich gefragt, ob ich nicht Mitredakteur werden möchte. Daraufhin bin ich halt rund um Weihnachten so als eine Art Weihnachtsgeschenk dann in die DSA-Redaktion gekommen. Und das Erste, was passierte, ist, dass die Frage aufgeworfen wurde, Mensch, die Zoo Botanica soll doch dieses Jahr erscheinen, 2004. Wer macht die eigentlich? Naja, und dann habe ich den Finger gehoben. Das war so im Grunde die Art und Weise, wie ich zu DSA gekommen bin. Und ja, die nächste Stufe war dann letztendlich meine feste Mitarbeit bei Ulysses, die dann nach meinem Studium im Grunde direkt vom Fleck weg in einen Arbeitsvertrag gemündet ist. Ja, das waren so die verschiedenen Stufen, die ich durchlaufen habe. Ja, nichtsdestotrotz habe ich halt auch andere Systeme gespielt. So ist das nicht. Ich hab's ja auch nicht unwichtig, wenn man ein neues schreibt, stimmt. Nee, meine Rollenspieler bin ich seit 1990 und klar, richtig auch mich mit anderen Leuten außerhalb der eigenen Runde ausgetauscht, habe ich mich erst durch das beginnende Internet. Also damals war ich, glaube ich, auch wohl noch zu jung für die Post-Fanzine-Szene und dergleichen. Aber sobald ich dann also selbst Internet hatte, studiert habe, habe ich dann halt auch Leute in anderen Städten gefunden und dann ging das so nach und nach. Ja, und bis dahin hatte ich halt dann selber in meinen Runden viel DSA gespielt, klar, viel Shadowrun gespielt. 91, glaube ich, habe ich damit auch schon angefangen. Wir haben auch GURPS gespielt, wir hatten sogar schon unser eigenes Homebrew-System gebastelt. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Star Wars gespielt. Star Trek haben wir nicht gespielt, weil uns das System nicht gefiel. Das haben wir nämlich dann nach GURPS übertragen und haben dann stattdessen Star Trek mit GURPS-Regeln gespielt. Das war so gewissermaßen die Jugend, meine Jugend mit den Rollenspielen. Cyberpunk habe ich nicht gespielt und Hahnmaster, das hat nämlich nur der ältere Bruder meines besten Freundes. Das war nichts für uns Kleine. Jawohl. Das waren sozusagen die prägenden Rollenspiele oder gab es ja. Dann noch irgendwas? Naja, es hat sich natürlich dann in den 2000ern einfach noch erweitert. Ich habe jetzt vor allem mich auf ein paar Systeme gestürzt, bei denen ich halt auch die Welt sehr toll fand. Ich habe relativ schnell begonnen, nachdem ich Fading Suns kennengelernt habe, das auch zu leiten. Ich habe Qin, dieses mythisch-chinesische Wuxia-Rollenspiel aus Frankreich, vom Fleck weggeleitet, weil es halt irgendwie sonst keinen gab, der das machte. Und ich habe sogar das schwedische Gemini-System mal geleitet, das jetzt nun zwar nicht durch hervorragende Regeln besticht, sondern die auch manchmal ein bisschen krumm sind, dafür aber auch eine sehr interessante Auflösung bei den Kampfregeln hat, nämlich das Stein-Schere-Papier im Prinzip für die Kampftaktik, ob man jetzt offensiv, defensiv kämpft oder eine Finte machen möchte. Ist auch ganz interessant, ist natürlich auch recht mechanisch, aber schon irgendwie reizvoll. Und das habe ich also alles irgendwie, ja, alles mal angespielt, vor allem auch geleitet. Da muss man sich ein bisschen stärker in die Regeln einarbeiten. Von daher denke ich, bin ich sicherlich nicht nur monothematisch unterwegs. Jawohl. Ich habe keine Fragen. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns sehr für das Gespräch und die Informationen, die du uns mitgebracht hast. Ja, und wir hören uns bei nächster Gelegenheit wieder. Einen Hinweis habe ich noch. Es gibt nämlich auf der Splittermond-Seite für alle, die noch tiefer irgendwie, glaube ich, in diese Thematik über die Welt was wissen wollen, noch das Video von der Con Online vom Workshop. Ich glaube, es geht 1,5 Stunden. Und ich glaube, Patrick Götz, Uli Lindner und Adrian war es, glaube ich. Adrian. Stellen sich da auch Fragen und erzählen recht detailreich, vor allem Uli erzählt recht detailreich über die Welt und auch nochmal über die Regeln. Also wer noch mehr wissen will, dem sei dieses Video einmal empfohlen. Ich glaube, da hat man dann die volle Splittermond-Dröhnung. Ja, oder im aktuellen Zunftblatt ist, glaube ich, auch ein Artikel zu Splittermond. Genau, relativ kurz, aber als Opener sozusagen durchaus geeignet. Genau. Als erste Info. Ja, jawohl, ja, ansonsten auf der Splittermond-Homepage gibt es ja auch genug zu finden an Infos. Ja, wir sind auch eifrig dabei, mit regelmäßigen Newsartikeln irgendwelche Updates und Aktualisierungen reinzubringen, dass also auch sich ein Besuch lohnt. Sei es, um sich Bilder anzuschauen, eine Karte anzugucken oder ein paar Texte zu lesen. Ja, oder einfach bei uns im Forum mal anzuschauen, dass das ganz gehörig brummt. Also das hat die RPC hat also wirklich dafür gesorgt, dass wir alle Hände voll zu tun haben, das ganze Feedback zu sortieren und auszuwerten. Jawohl, aber ihr seid sicher, dass ihr das bis Essen auf jeden Fall schafft. Ja, es ist halt kein Einmannunternehmen und von daher bin ich schon recht zuversichtlich, dass wir bis Essen was Gutes hinkriegen. Gut, also dann verabschieden wir uns und hören uns hoffentlich wieder weit vor Essen. Sorry. Tschüss. Aus. Ciao. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.